Jetzt um Asari, der Brassan hat Hunger auf Schöpfchen und Darby, du weißt. Riecht nicht zu Peak, wo ich gibt dir ne Rückhand und du siehst dich direkt im Kreis. Hab deine Filme, ich schwimme nach Afra im Hotel und wege allein. 2000 Euro minus auf Konto, doch Kredit für 4 um mein Hals. Kapital bringt die Melodien, was ist richtig wie Black Star, Heroin, Junkie, Zombies, jeden Tag Halloween. Auf einmal wollen diese Hits dein Ghetto ziehen. Kein Problem, komm vorbei, so bring Geld mit. Sexy Gangshit, Dicker auf Backkick. Roller dich, einmal durch, nenne Setwick. Dicke dich in deine Karate-Technik. Hab ihn nicht, Henrik, grüne Blüten, volle Tüten von miesen Typen. Pick auf die Rapper, sind alles Küken. Meine Texte sind alt, so wie Hieroglyphen. Nur Steine packen, Kunden warten. Bring ihn das Zeug und steck keine Fragen. Kripus im Dunkeln, die kleine Ratten. Lass den Ofen an, ich muss Brötchen backen, ja. Jetzt um Asari, der Brassan hat Hunger auf Schöpfchen und Darby, du weißt. Brassan, du weißt. Ich bin zu Pico, ich geb dir ne Rückhand und du siehst dich direkt im Kreis. Lass deine Filme, ich schwimme mit der Tafa im Hotel und lege ihr rein. 2000 Euro minus auf Konto, doch kennt ihr für 4 um mein Hals. Jetzt um Asari, der Brassan hat Hunger auf Schöpfchen und Darby, du weißt. Brassan, du weißt. Ich bin zu Pico, ich geb dir ne Rückhand und du siehst dich direkt im Kreis. Direkt im Kreis. Lass deine Filme, ich schwimme mit der Tafa im Hotel und lege ihr rein. 2000 Euro minus auf Konto, doch kennt ihr für 4 um mein Hals. Ich bin das Zuckerbratze. Zeig im Visier so wie Zollbeamte. Der Richter ist schwierige, tote Karte. Dass er 6 Jahre hart für den Kopf der Bande. Er ist ein Kaffee-Bratter, fick dein Babbo. Bitches auf Poker in ganzen Tango. Bring dir das Zeug so wie Lieferando. 300 Tacho, Berlin, Chicago. Fick mal auf die Map, ich bin jeden Tag bei. Das heißt, ich steck jeden Tag ein. Bitches sagen jeden Tag high. Und ich bin jeden Tag high. Brassan, ich komm und ich baller. Eure Rapper sehen aus wie Veganer. Ich mach die Boxen für Mama. Ich bin Ukrainer, fick Amerikaner. Die rappen und machen auf Stars. Erzählen vom Batzen mit Tasch. Batzen mit Tasch. Ach, rede nicht viel, ihr seid alles nur Läufer mit Packages im Arsch. Wir rappen und machen auf Stars. Bra. Jetzt um Asari, der Brassan hat Hunger auf Schöpfchen und Darby, du weißt. Red nicht zu Pico, ich geb dir ne Rückhand und du siehst dich direkt im Kreis. Lass deine Filme, ich schwimme mit der Tafa im Hotel und lege ihr